Stunden wissenschaftliche Experimente, doch was nützt, wenn die am Ende denkt sich Major Tom im Kontrollzentrum, da wird man panisch, der Kurs, der Kritzel, der stimmt ja gar nicht. Hallo Major Tom, können Sie hören, wollen Sie das Projekt denn so zerstören? Die Woche im Rückblick. Aha. Aha. Aha. Was ist los mit dir, mein Schatz? Aha. Geht es immer nur bergab? Aha. Gib nur das, was du verstehst. Aha. What you got to know? Love you though it didn't show. If you didn't make it, leave me naked. If you didn't make it, leave me naked. If you didn't make it, leave me naked. If you didn't make it, leave me naked. Da da da. So, so, du denkst, es ist zu spät, aha. Und du meinst, dass nichts mehr geht, aha. Und die Sonne wandert schnell, aha. After all is said and done, it was right for you to run. Ich lieb dich nicht, du liebst mich nicht, aha. Ich lieb dich nicht, du liebst mich nicht, aha. Ich lieb mich nicht, du

setzt die Segel, es gibt noch sehr viel zu sehen. Und vor allem aber Kennings, zieh die Rettungswesten an. Denn halt Lull steht heute Bruder, er ist unser bester Mann. Unser bester Mann! Alles im Lust. Für die große Überfahrt. Schwappt die Welle über den Kutter, legt die Rettungsringe an. Und halb blöd in der Kombüse ist der Dumpfisch angebrannt. Geschichte von Robinson Blaubeer und seinem treuen Diener Aschermittwoch erzählen. Aber natürlich, Robi. Was? Ihr glaubt mir nicht? Entschuldigung. Hoppel, moppel, doppel, wopper, stoppel, doppel, so. Entschuldigung. Und. Hoppel, moppel, doppel, wopper, moppel, stoppel, doppelstocker, blasen, nasen, burger, lasen, hasen, rasen, nasen, blasen, elzer, helzer, felzer, stelzer, welzer, fuchs und elzer, pillen, brillen, bitte, brillen, willst du deinen Willen stillen? Sag mal, wer hat denn den Text geschrieben? Sag mal. Igel, Diegel, Biegebügel, Wiesen, Riesen, Rosenriegel, Robert, Tober, Ober, Dover, Trippel, Pacher, Tober, Ober, Hoppel, Moppel, Doppel, Wopper, Moppel, Stoppel, Doppelstocker, Blasen, Nasen, Burger, Lasen, Hasen, Rasen, Nasen, Blasen. Oh. Manchmal kriegst du überhaupt keine Luft. Keine Luft. Ja. Keine Luft. Ja. Der Sampler im Mann, meine Damen und Herren, das ist das Motto unseres heutigen Einsingens. Schönen guten Abend, meine Damen und Herren. Mein Name ist Bürger La... Die Scheiße, ist ja Quatsch. Achtung, und... Der Sandmann macht mit dem Sand an. Der Sandmann... Ja, ich bin Bürger Love Study. Dietrich, Entschuldigung. Yeah. Na, Pitti Platsch. Du kleiner brauner Wicht. Komm mal her. Komm mal zum Papa. Na klar. Du lass die Fax. Hoppel, Mobbel, Doppel, Wopper, Mobbel, Stoppel, Doppelstocker, Blasen, Nasen, Bürger, Lasen, Hasen, Rasen, Nasen, Blasen, Pitti Blasen. Pitti Blasen. Na, na, na. Hoppel, Moppel, Doppelwupper, Moppel, Stoppel, Doppelstocker, Blasen, Lassen, Bürgerlasen, Hasen, Hasen, Blasen, Elzer, Hitzer, Wälzer, Stelzer, Wälzer, Fuchs und Elzer, Pillen, Brillen, bitte grillen, willst du deinen Willen stillen? Der Sandmann macht mit dem Sand an. Und ihr helft mir kräftig mit. Mit Klatschen, nicht? Der Sandmann macht mit dem Sand an. Jawoll, hoi. Der Sandmann. Ja, der macht mit dem Sand an. Bockdamm dick, dick in der Wege, der Bugel, der Bugel, der Bugel, der Bockdamm dick, dick in der Wege, der Bugel, der Bugel, der Bugel, der Bockdamm dick, dick in der Wege, der Bugel, der Bugel, der Bugel, der Bugel, der Bugel. Ach du meine Nase. So. So. Hoppel, boppel, doppel, boppel, moppel, stoppel, doppel, stocker, blasen, lassen, Bürger, lassen, Hasen, Rassen, Nasen, blasen. Deinen Willen stillen, ja? Na, Schnäppchen, du geile Ente. Was denn, was denn? Guck mal her, mach den Schnabel auf. Los. Der Sandmann. Tja, da hinten kommt er. Komm mal mit dem Sand dran hier, jawohl. Sand dran. Jawohl, was sind Sie denn? Ich bin kein Sandmann, ich bin Stuntmann. Ach so, Stuntman. Sandmann, hey Sandmann, komm mit dem Sand ran. Jawohl, und jetzt everybody. Der Sandmann, der Sandmann macht mit dem Sand an. Jawohl. Da du da. Da du da. Da du da du da. Macht mit dem Sand an. Der Sandmann. Volles Thema für eine Ballade. Lukas, da ist ja Superland. Ich bin's, Jim Knopf. Wir kommen. Eine Insel, zwei Berge mit dem tiefen, weiten Meer. Mit viel Tunnel sind sie leisen und dem Eisenbahnverkehr. Nun, wie macht die Insel heißen? Bring zurück, ist schöner Strand. Jeder sollte einmal reisen in das schöne Lummerland. zwei Berge und dem tiefen weiten Meer. Mit viel Tunnel sind die Leisen und dem Eisenbahnverkehr. Nun, wie mag die Insel heißen? Ringsherum ist schöner Strand. Jede sollte einmal reisen in das schöne Lummerland. Auf die Köpfe getreten hier, ne? Aber da könnte ich auch schon wieder aggro werden, ne? Ich krieg Allergie. Ich krieg Allergie. Ich krieg Allergie. Aber wie? Wenn ich für mein Daimler nicht meine Lieblingsfarbe krieg, dann find ich widerlich. Ist bei der Aviar nach 20 Uhr kein Kaviar, wenn ich zum Pavian fischig werden wollte. Wenn Henry Maske um den Titel knockt und der Werbeblock verdrängt den Minirock vom Nummerngirl, da krieg ich sowieso immer eine Krise. Und krieg ich statt einem One-Night-Stand wieder nur die rechte Hand, ist das enttäuschend. Ich krieg Allergie. Ich krieg Allergie, ich krieg Allergie, aber wie? Ich krieg Allergie, ich krieg Allergie, ich krieg Allergie, ich krieg Allergie, ich krieg Allergie, ich krieg Allergie, aber wie? Ist bei Waldorf und Astoria in der Minibar kein Holsten da, denke ich Altona. Wer keine Kultur im Schwänchen. Wenn sich bei mir eine Frau aussieht und sich entpuppt als Transvestit, sing ich das alte Lied. Ich krieg Allergie. Ich krieg Allergie. Ich krieg Allergie. Aber wie? Grüne Pickel, alle. Ich krieg Allergie. Du kriegst Föhn, Alter. Ich krieg Allergie. Das kostet mich an, sowas. Ich krieg Allergie. Alle. Allergie. Ja, ehrlich, du. Wenn ich mit dir Liebe mach und du bleibst dabei nicht wach, krieg Ausschlag. Und wenn ich eine Platte kauf und Lotto King Karl, der ist nicht drauf, da kann ich nicht auf. Da werd ich richtig gallig, du, das sag ich dir. Ich krieg Allergie. Ich krieg Allergie. Ich krieg Allergie. Allergie. Grüne Pickel, alle. Ich krieg Allergie. Du kriegst Föhn, Alter. Ich krieg Allergie. Das kostet mich an, sowas. Ich krieg Allergie. Allergie. Ich krieg Allergie. Ich krieg Allergie. Ich krieg Allergie. Ich krieg Allergie. Ich krieg Allergie. Ich krieg Allergie. Allergie. Ich krieg Allergie. Ich krieg Allergie. Ich krieg Allergie. Ich krieg Allergie. Ich krieg Allergie. Ich krieg Allergie. Allergie. Ja, Amtsrat Klausen. Einen wunderschönen guten Morgen, Herr Amtsrat. Ich hoffe, es geht Ihnen gut. Hast du einen Clown gefrühstückt oder was ist los? Denn mit dir kannst du nicht mal ein bisschen fröhlich sein. Fröhlich? Hast du schon mal nachgerechnet? Was nachgerechnet? Na, es sind noch volle 7¾ Arbeitsstunden bis Wochenende. Ich frage mich, wie man da so eine gute Laune haben kann, Hans-Werner Baumann. Also mal ehrlich, aber für deine miese Laune gibt's da noch einen anderen Grund. Hans-Werner, mir ist das ja alles so peinlich. Man kann sich auf keinen heutzutage mehr verlassen. Was ist denn los? Beruhig dich erstmal. Ach, ich habe eine dicke Beschwerde vom Bäumer auf den Tisch bekommen. Der hat doch gestern das neue Toilettenhäuschen auf dem Marktplatz eingeweiht, für das ich die Bauaufsicht hatte. Ja, Na, du weißt ja, bei solchen Terminen sind ja auch immer Pressevertreter dabei. Und Bollmeier, der Selbstdarsteller, macht die Tür auf, um sich vor den nagelneuen Pinkelbecken im Herrenklo fotografieren zu lassen. Und plötzlich bricht alles in Gelächter aus. Ja, Bolle sieht ja nun auch ziemlich dämlich aus mit seiner Brille mit den dicken Glasbausteinen. Deswegen doch nicht. Die haben die Pinkelbecken auf 1,80 Meter Höhe angebracht. Was? Ja, sicher. Die Tiefbauer haben die Hochbaupläne völlig durcheinander gebracht. Der Einzige, der da auf Toilette gehen kann, ist der Kinderclown, der samstags immer auf Stelzen durch die Stadt läuft. Oh. Nun musst du dir mal das dämliche Foto in der Zeitung ansehen. Darauf zeigt Bolle auf Pinkelbecken, die fast unter der Decke hängen. Und nun? Jetzt sollen Podeste für die Becken gebaut werden. Kostenpunkt 160.000 Mark. Okay. Ja, verabschiedet euch, ihr Lieben. Ja, tschüss. Bleibt doch der Preis so hoch war.